Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen später im Fernsehen, im Radio sind wir schon 5 Minuten zugange. Wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, solltet ihr mich anrufen. Die Telefonnummer lautet 0800 5678 111. Wir haben eine offene Sendung heute Abend, eine offene Telefon-Talkshow. Was brennt euch auf den Nägeln? Es geht weiter mit Michael. Michael ist 17 Jahre alt. Michael. Hallo. Hallo. Ach so, gut. Ach so. Ja, du bist jetzt dran. Grüß dich. Ja, und zwar hätte ich ein Problem. Ja? Und zwar mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter? Die hat sich vor 2 Monaten ihre Brüste vergrößern lassen. Mhm. Und zwar ohne dem Wissen, ohne meinem Wissen und dem Wissen meines Vaters. Also sie hat gesagt, sie hat uns gesagt, dass sie zur Kur geht. Und dabei ist sie in eine Privatklinik gegangen und hat sich dann ihre Brüste vergrößern lassen. Du sagst das mit so einem Schmunzeln im Gesicht, in der Stimme. Ja. Wie groß sind die Brüste denn jetzt? Dolly Buster mäßig? Es ist, also meine Mutter ist jetzt 45. Mhm. Und sie sieht auch nicht mehr wie die Jüngste aus. Mhm. Ich möchte sogar sagen, sie sieht noch 10 Jahre älter aus. Mhm. Und dann noch diese großen Brüste dazu. Wie groß sind sie denn? Klär uns auf. So ungefähr. Also ich kann jetzt keine Ziffern sagen, ich kenne mich halt nicht so aus, aber sie sind... Also die neue Körbchengröße... Weiß ich nicht, aber... Die neue Körbchengröße weißt du auch nicht. Mhm. Es sind schon dolle Dinger. Es sind riesige Dinger, also... Warum hat sie das denn gemacht, Mensch? Ja, sie, ich habe sie mal darauf angesprochen, weil ich finde, das sieht absolut, ja, scheiße aus, muss ich sagen. Ich meine, du bist da völlig unrelevant. Ob du das schön findest oder nicht, wäre mir an der Stelle deiner Mutter ziemlich egal. Ja. Entscheidend ist natürlich dein Vater, ne? Mein Vater findet's klasse. Ja. Junge, dann lass den beiden doch ihren Spaß. Wenn sie das so gerne möchten. Ich habe damit Probleme, weil zum Beispiel letztens war Elternsprechtag. Mhm. Da wackelt die natürlich hin. Also ja, muss man jetzt sagen. Und seitdem habe ich jetzt Probleme. Ich meine, meine Mitschüler, die schmunzeln jetzt, wenn sie mich sehen, und ich habe irgendwie ein Problem jetzt. Also die anderen Leute merken das auch regelrecht. Dass die merken das, ja. Mhm. Also ich meine, meine Mutter ist ja auch nicht jetzt so groß. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, Michael. Wenn es dir auch nicht so passt, das ist das Ding deiner Mutter. Das sind die Dinger deiner Mutter. Und das ist die Angelegenheit deiner Eltern. Und da musst du halt nur halt durch. Da gibt's gar nichts zu kritisieren. Wenn die Spaß daran haben und sie hat sich für diese Operation entschieden. Aber du hast gerade am Anfang gesagt, dass dein Vater das auch gar nicht wusste, dass sie das hat machen lassen. Er war auch ganz überrascht. Es war eine Überraschung. Als er das gesehen hat, und als er das erfahren hat, war er eigentlich positiv überrascht. Ja. Also, was wollen wir noch reden? Bitte? Was sollen wir da noch reden? Ja, du sollst aufhören zu jammern. Das ist, dann schluck so runter. Dann schluck die Nummer runter, die Probleme. Gönn's deiner Mutter. Ja, meinetwegen können sie das ja machen, ja. Aber meine Mitschüler... Ach, hör mal auf mit deinen Mitschülern. Ja, dann gib denen irgendein schmackes Argument zurück und dann ist es gut. Ein 17-jähriger junger Mann jammert, weil die Brüste der Mutter zu groß sind. Wo das sind wir denn peinlich, hier? Das ist peinlich. Ach. Wenn ich mit ihr in die Stadt gehe zum Beispiel, ja, das kann ich gar nicht mehr machen. Ach Quatsch. Die Leute gucken sich um. Du bist aber auch wirklich ein bisschen kleinkariert, finde ich. Du hast meine Mutter nicht gesehen. Pass auf, ich mache einen Vorschlag. Schick mir bitte ein Foto von deiner Mutter. Und dann gucke ich mir das an und dann unterhalten wir beide uns nochmal darüber. Auf alle Fälle. Ja, machen wir es so. Okay, aber ich möchte noch jemanden grüßen. Nee. Geht das noch? Nee, heute gibt es keine Grüße hier. Ach, schade. Vielleicht werden wir das zweite Mal telefonieren, okay? Na gut. Also mach ein Foto. Tschüss, Michael. Ja. Tschüss. Also wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, vielleicht über die Brüste eurer Mütter oder auch über ganz andere Dinge, über seriöse Sachen, über spaßige Dinge, traurige Sachen, wie ihr wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nicht, dass ihr denkt, der Domian sitzt da und macht für diese schlimme amerikanische Firma Schleichwerbung. So heißt es. Könnt ihr es lesen? Hm? Das ist ein B, kein T. Thorsten, das haben die Radiozuhörer jetzt nicht verstanden, aber... Da müssen die jetzt auch mal durch, dass sie das nicht verstanden haben. Thorsten, 19 Jahre, schon guten Abend. Ja, hallo Domian. Also erstmal muss ich sagen, da muss er eigentlich mal froh sein, dass er so eine Mutter hat. Ja. Die Leute umdrehen und denken, Mann, was hat der für eine tolle Mutter, da wäre ich doch stolz drauf. Ein Jammerlappen war das. Ja, allerdings haben wir auch gerade überlegt, was das denn soll. Nee, jetzt erstmal zu meinem Thema, denke ich mal. Ja. Ich wollte erzählen von einem schönen Parkplatz In der Nähe von Berlin, in Brandenburg. Hui, ich ahne schon, wie Autobahn, schön. Autobahnraststätte. Wie schön dieser Parkplatz ist. Ich ahne schon. Hm. Erzähl. Genau. Also, ich erzähle es mal ganz von vorne. Ich denke mal, dann wird es auch relativ lustig. Ja, bitte. Vor 3 Jahren, da war ich noch 17, unschuldig und alles wunderbar. Ja. Ein Freund zu mir hat gesagt, komm Jonas, jetzt gehen wir mal zu der und der Party. Das war so von Kollegen von uns, einfach eine normale Party, hat er so gesagt. Und ich dachte, ach, so ganz lustig, mal heute Abend wieder Party machen. Und dann fahren wir aber auf die Autobahn. Ich wundere mich, da fahren wir doch jetzt anders normalerweise hin. Mhm. Und dann fährt auf die Raststätte gesagt, so Jonas, heute ist mal hier Party. Ich so, Und dann, das ist ein Parkplatz halt, wo ganz, ganz viele Leute sind, die einfach nur Sex suchen. Mhm. Sowas gibt's hier auch. Ich wusste gar nicht, dass ihr da oben in Brandenburg, Berlin auch so versaut seid. Ja, natürlich sind wir das, klar doch. Ja, was passierte dann, als du das erste Mal da warst? Nein, also auf dem Park, also was dann das erste Mal passierte, war so, dass ich erstmal rumguckte, ich war mir total unsicher und mein Freund hat sich dann doch mit einer getroffen und sind wir dann zu dritt ein Auto zurückgefahren. Ich habe mir gedacht, mir war das nichts. Ich war total überrascht und eigentlich mehr oder weniger geschockt. Also da ist auf dem Parkplatz nichts passiert? Sondern auf dem Parkplatz nichts passiert. Er hat sich also da eine gesehen, die ihm so gefiel und hat sich, ich weiß nicht, wie ich sagen, mitgenommen, sage ich mal. Mhm. Und hat mich dann zu Hause abgesetzt und ist mit der weggefahren und denke mal, hat sich mit der auch vergnügt. Mhm. Gut, aber dann habe ich abends noch schon mal überlegt, so, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Eigentlich finde ich das gut. Mhm. Und bin dann nächstes Mal mit zu denen auf dem Parkplatz gefahren. Mhm. Und hab mir dann da auch eine, sie hat mich allerdings angesprochen. Wie geht das denn? Wie geht das denn da so ab? Man fährt mit dem Auto drauf? Wir fahren mit dem Auto auf diesen Parkplatz und sind in der Regel immer Leute da. So, doch so nach der Zeit kennst du so irgendwie auch alle so ein bisschen, sage ich mal, von sehen her zumindest. Ja, und man steigt dann aus? Dann steigt dann aus. Und schlendert da so rum? Na, nicht rumschlendern, sondern gibt's da wie auf jeden Raststätte so Sitzbänke. Und dann sitzt man sich da so hin und an den Tisch sitzen in der Regel schon so Leute und zu denen setzt sich dazu. Achso, und dann sucht man. Da muss man natürlich erstmal rausfinden, rasten die hier oder suchen die hier was? Sehr spaßig, ja. Und das kriegst du dann irgendwie raus und wenn dir die Leute gefallen, so, du sprichst ja mit denen so untereinander geredet haben, so, dann sprichst du sie einfach mal an. So, die meisten sagen, so, hast du immer Feuer oder eine Zigarette für mich oder wo wollt ihr hin oder so eine Sache halt. So, dann hast du da dich zur Seite einer Frau gesetzt. Ich habe mich da zur Seite einer Frau gesetzt und hab dann da einfach gesessen, gar nichts gesagt. Ich war irgendwie so, krass, was soll ich denn jetzt hier machen? Scheiße, nein, ich gehe mal schnell wieder weg. Aber dachte dann, bin da sitzen geblieben. Und dann hat sie mich angesprochen. Hast einen schönen Arsch. Wie? So direkt hat sie es gesagt? So direkt, ja. Du konntest die auch gar nicht sehen, wenn du neben ihr saßt. Ja, sie hat ja erstmal zu ihm gesehen, wie sie mich hingesetzt hat. Und zweitens hat sie sich dann schon so ein bisschen nach hinten gelegt. Und somit war das Gespräch natürlich eröffnet, ne? So hat sie das Gespräch eigentlich erstmal unterbrochen, weil ich total baff war. Was hast du denn erwidert? Geschluckt. Ich bin weggeblieben. Mhm. Selbst heute noch dann, weil ich war richtig geschockt. Hat sich denn dann, ist was passiert zwischen euch beiden? Also bei der Sache war kein Sex. Ich war damals, was natürlich alle meine Freunde nicht mehr wussten, noch Jungfrau. Mhm. Und du warst ja ganz jung noch, ne? Ja, mit 17 halt. Mhm. Bist du denn heutzutage auch öfter auf diesen... Jetzt, heutzutage bin ich alle 2 Wochen da. Alle zwei Wochen. Und vergnügt mich doch, das macht richtig Spaß. Vergnügst du dich denn dann wirklich da in dem Auto oder fährst du dann mit den Frauen irgendwo hin? Ich bin ja noch ein armer Student und kann mir halt leider nur so ein VW Golf leisten. Naja, immerhin. Und, ja, das ist aber... Also es passiert kann, dann... Eigentlich kann ich mir auch nicht mehr leisten, aber egal. Ja, aber es passiert dann... Ich bin nicht gut da drin eigentlich. Also ich sag mal, ich hab's 2-3 Mal gemacht, aber ich habe eigentlich einmal dabei einen Krampf bekommen irgendwo. Mhm. Und das zweite Mal war ich mit blauen Flecken so übersehen, dass ich dachte, nee, sowas nicht mehr. Also wenn sie eine BMW hat, so die Frau, die da ist, dann jederzeit gerne, aber also mein Auto nicht. Es ist schon in der Regel dann so, dass man sich dann anspricht, da auf diesen Sitzbänken, wie du es gerade erklärt hast, und man verzieht sich dann in die Limousinen und treibt es dann in den Limousinen. Na, in der Regel sind da keine Leute mit Limousinen. Naja, ich meine jetzt mit Autos halt, normale Autos. Man treibt es dann in den Autos. Selten. Also ich fahre in der Regel mit ihr in der Regel weg zu ihr, zu sie oder zu jemand anders oder auf einen ganz anderen abgelegenen Rastplatz und dann irgendwo versteckt. Aber du machst es dann immer nur mit einer Frau? Oder gab es auch schon mal Gruppengeschichten? Leute, die haben eine Zwingerbeziehung eigentlich gesucht, was da auch geht. Also eine Schule lässt man alles eigentlich. Mhm. Es ist eigentlich der perfekte Puff. Und die haben eine Zwingerleute gesucht, aber die haben keinen gefunden. Ach. Und sie haben sich dann zu mir gesetzt und irgendwie hat sich dann doch eine, so eine Dreierlache gebildet. Hast du dann auch mitgemacht? Da habe ich mitgemacht. Wie heißt denn dieser, also wenn ich demnächst mal in die Gegend komme, sollte ich vielleicht da auch mal vorbeifahren. Wie heißt denn dieser Parkplatz? Hat der einen Namen? Dieser Parkplatz hat einen Namen, ja. Wollen wir den sagen? In der Nähe von Heringsdorf. In der Nähe von Heringsdorf? Ja, da gibt es nicht viele Parkplätze, da gibt es nur zwei. Ja. Also ich bin gespannt auf Heringsdorf. Viel Vergnügen. Vielleicht sehen wir uns. Ja, genau. Du bist ja auch bisexuell, also mal sehen, ne? Ja. Thorsten, danke für deinen Anruf. Wann geht's denn wieder hin? Oder wann warst du da? Heute? Heute war ich nicht da, ich war gestern da. Ach, du warst gestern da, dann hast du ja dann den gestern nächsten... Betrieb frei gehabt und dann dachte ich mal, machen wir einen schönen Abend. Ja, alles klar. Alles Gute. Dir auch. Schöne Grüße in den Nordosten von hier aus. Grüß mal alle Leute da. Ja, tschüss Thorsten. Bitte, tschüss. Stefan ist jetzt dran, und er ist 39 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Stefan, dein Thema. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich beim 20. Mal endlich durchgekommen bin. Ich versuch's seit einem halben Jahr. Aber erstmal jetzt zu meinem Thema. Mein Thema ist, ich habe noch nie eine Freundin gehabt und gehe mal zu einer Prostituierten. Wie oft gehst du denn zu Prostituierten? 2 bis 3 Mal im Monat. Kostet dann eine Stange Geld auch, ne? Ja, ich habe verbilligt. Weil du Stammkunde bist, oder was? Ja, das auch. Und weil ich nicht so viel Geld habe. Ich bin schon Frührentner. Ja. Wie viele Jahre geht das schon so? Über 10,5 Jahre? Ja. Und du hattest noch nie eine Freundin? Nee, leider nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich psychisch krank bin. Was für eine Krankheit hast du? Eine Psychose. Ja. Das macht sich meist bemerkbar, dass ich 2, 3 Nächte hintereinander, obwohl ich eine Schlaftablette genommen habe, nicht schlafen kann. Mhm. Hast du denn schon mal den Versuch unternommen, irgendwie eine Frau kennenzulernen, so auf privater Ebene? Also meist nur über eine Anzeige oder so, ne? Aber das hat sich nicht ergeben. Also man hat sich nicht getroffen, man hat zwar 1, 2 Mal telefoniert, aber es hat sich nichts weiter ergeben. Man hat sich nie getroffen. Mhm. Bist du so mit diesem Leben, was du führst, unzufrieden? Kann man eigentlich nicht sagen, aber ich sehe mich schon manchmal nach einer Freundin, weil ich ja jetzt auch bald 40 zum Beispiel werde. Mhm. Hast du denn zumindest platonisch Menschen um dich herum, also die dir nahestehen, einen guten Freund zum Beispiel? Ja, das habe ich auch. Das heißt, also hast du schon Leute, mit denen du gut reden und quatschen kannst? Ja, also ich bin zum Beispiel, weil ich ja psychisch krank bin, in einer Selbsthilfegruppe, da bin ich zweiter Kassenwart oder mache auch eine Teestube, wo ich auch für Geld, also eine Aufwandsentschädigung bekomme. Könnte sich denn in dieser Selbsthilfegruppe zum Beispiel nichts ergeben mit einer Frau? Ja, entweder sind die zu jung, das heißt also so 16, 17 Jahre jünger wie ich, oder über Mitte 50, also die sind alle da ziemlich alt schon. Also hast du dich eigentlich, so höre ich da schon ein bisschen raus, darauf eingestellt, dass das so weitergeht? Genau, ja. Du gehst immer zu derselben Prostituierten? Ja, im Moment geht das nicht, sie ist seit Montag im Urlaub in Amerika. Aber sonst ist es schon immer die Stammfrau. Ja, genau. Und wie geht das? Läuft das dann so ab? Weiß die genau, auf was du stehst? Redet ihr noch groß drüber? Nee, das geht eigentlich ziemlich schnell ab. Also alles drum und dran dauert vielleicht 5 Minuten und insgesamt eine halbe Stunde ist man da. Also die Anfahrt ist eine halbe Stunde? Ja. 5 Minuten bist du schon fertig? Ja, also ich meine jetzt eine halbe Stunde ist man insgesamt da. Ach so. In der Wohnung eben, in der Modellwohnung. Ah ja, Und was zahlst du dann pro Mal? Also Anfang des Monats 70 Mark und sonst 60 Mark. 60 Mark. Und das kriegst du auch geregelt finanziell für dich? Ja, das krieg ich geregelt, ja. Hast du denn, ich könnte mir vorstellen, wenn man immer so regelmäßig zu einer, fast zu derselben Prostituierten geht, schon mal dich ertappt, dass du dich vielleicht in die verliebst? Nee, habe ich noch nie gehabt. Redest du? Also ich war schon, einen Moment, ich war schon bei ungefähr 25 verschiedenen Frauen. Redest du mit diesen Frauen auch oder ist das eine reine Sexgeschichte? Wir reden auch, weil ich schon so lange kenne. Ne? Also ich habe damals auch, als ich das allererste Mal da war, das war, wann war das, 88, da war ich, habe ich auch nicht den vollen Preis bezahlt. Mhm. Das habe ich vorher verhandelt. So, ne? Du machst das schon sehr lange. Über 10 Jahre, sagst du, ne? Und vorher ja auch schon. Hatte ich auch ein Stammmodell, fast 5 Jahre. Mhm. Als du aber zum allerersten Mal zu einer Prostituierten gegangen bist, war dir das unangenehm? Erinnerst du dich an das erste Mal noch? Also das allererste Mal war ich bei einer, da hat das nicht geklappt. Da habe ich 120 Mark bezahlt. Und da war das Geld futsch? Ja. Aber im zweiten Mal ging es dann schon ab? Ja. Ja. Ja, Stefan, ich fände es schon auch natürlich schön, wenn es doch irgendwie gelänge, dass du eine Frau auch findest oder eine Beziehung aufbauen könntest. Ja, wäre gut. Ja, und da möchte ich ja eigentlich nur wünschen, dass sich da vielleicht doch irgendetwas entwickelt. Obwohl, so ist es natürlich auch okay, wenn du das so handelst, dein Leben. Aber eine richtige Liebesbeziehung wäre natürlich das Schönste, ne, von allem. Ja, natürlich, klar. Das wünsche ich dir von Herzen. Darf ich noch ein kurzes Gedicht vorlesen über Callgirls oder Modell heißt das? Wie lang ist das denn? 16 Zeilen, aber kurze Zeilen. Nee, du sagst nur 4 Zeilen, oder? Schluss. Gut. Ja. Ein Modell, schön, klug und elegant, nimmt Geld von Kunden elegant. Sie verkauft ihren Körper für harte Währung, ohne dass sie gibt Ehrung. Okay, das war eine Dichtkunst, eine Kostprobe von dir. Ja. Das haben wir jetzt alle gehört, wir finden es schön und ich bedanke mich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Bitte. Stefan, tschüss. Jetzt freue ich mich. Jetzt habe ich einen ganz, ganz tollen Gast als nächstes am Telefon, mit dem ich vorige Woche schon gesprochen habe. Ja, das stimmt. Hey, 15 Jahre alt. Genau. Lauro. Ja. Der Italiener. Das ist richtig. Lauro, jetzt können wir nicht voraussetzen, dass alle Leute vorige Woche mitgehört haben. Nee. Du fasst jetzt nochmal kurz zusammen, um was es ging. Ja, es ging um meine große Liebe im Internet. Die du übers Internet kennengelernt hast. Genau. Ne? Mhm. Und der ich also fast jeden Tag, jetzt ist es fast jeden Tag, 3 bis 4 Stunden telefoniert habe. Genau. Und in die ich mich, glaube ich, verliebt habe. Ja, du hast es mir am Freitag so erzählt, dass es die Liebe deines Lebens bisher ist. Naja. Ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben, aber sonst geht es eigentlich so, ja. Und welches Problem haben wir erörtert am Freitag? Dass ich Angst davor habe, dass ich ihr nicht gefalle. Ja, und umgekehrt vielleicht auch. Genau. Und ich habe dann gesagt, ihr müsst euch Fotos schicken. Ja, das haben wir auch gemacht. Ah, jetzt bin ich aber ganz gespannt. Wann sind die Fotos gekommen? Was? Wann hast du das Foto gesehen? Wann sind die gekommen? Gestern. Gestern. Es lag dann ein Brief im Briefkasten bei euch? Ja. Und du bist hingegangen, hast du ihn rausgenommen, den Brief? Ja, ich habe ihn gleich aufgerissen. Sofort vor dem Briefkasten aufgerissen? Ja. Also gar nicht auf dein Zimmer gegangen? Nee. Lauro, und? Was hast du gesehen? Sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus? Ja. Hui, da sind wir aber alle erleichtert. Ja. Ich hatte ja wirklich ernsthafte Sorge, dass sie dir nicht gefällt. Und ja, und du dann enttäuscht vielleicht bist, wo du dich so gefreut hast. Nee, sie gefällt mir schon. Richtig? Richtig, ja, richtig. Also ich sag mal nicht 100%, aber 97%. Ja. 95. 99%. 99 sogar. Und ja, gefällst du ihr denn auch? Das weiß ich nicht. Wie? Ich habe noch nicht mit ihr telefoniert. Sie hat sich nicht gemeldet und ich habe auch nicht angerufen. Hat sie eigentlich unser Gespräch mitgehört vorige Woche? Nee, hat sie nicht, aber... Ach, die Dumme. Du hast so nette Sachen über sie gesagt. Ja. Eine Liebeserklärung über Domian. Und ja, wieso meldet sie sich nicht? Was meinst du, was steckt dahinter? Keine Ahnung, vielleicht war sie nicht zu Hause. Also ich nehme nicht das Schlimmste an. Machst du dir Sorgen? Nö, überhaupt nicht. Keine Gedanken drum gemacht. Nee, aber warum rufst du denn nicht einfach an? Keine Ahnung. Vielleicht doch ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst, ne? Ja. Wie beschreib dich doch mal nochmal. Ich glaube, du hast dich am Freitag auch ein bisschen geschrieben, wie du aussiehst. Ja, ich bin so 1,68, 69 groß. Mhm. Große Haare. Ja. Grüne Augen. Dunkle Haare? Ja, so braun. Braune Augen? Nee, grüne Augen. Grüne Augen, ja. Habe ich auch. Ja, es bleibt ja spannend jetzt, ne? Ja. Kann es denn sein, dass sie vielleicht heute Abend zuhört? Ich hoffe es doch. Hast du ihnen erzählt, dass wir hier miteinander geredet haben? Am Samstag, ja, habe ich ihr gesagt. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat es mir erst nicht geglaubt, aber ich habe ihr vorne das erzählt. Laro, jetzt gehen wir mal davon aus, könnte ja sein, dass sie vielleicht doch heute Abend dabei ist, zumal ja morgen schulfrei ist. Ist bei euch auch schulfrei? Ja, das ist ja, bei uns auch. Bei ihr auch? Ich glaube ja, bei ihr auch, ja. Ihr wohnt ja, wie viele Kilometer waren das auseinander? 500, ne? 400. Ja, ungefähr. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht doch zuhört. Dann sag ihr doch jetzt nochmal was. Vor allen Dingen auch bezogen auf das Foto. Christina, es würde mich sehr freuen, wenn du mich anrufen würdest. Vielleicht sogar jetzt, wenn ich auflege. Und oh, ich hab dich ganz doll lieb. Und Christina kann davon ausgehen, dass du, dass Lauro sie schon sehr hübsch findet, ne? Kann man sagen. Beschreib sie mir doch mal, wie sieht sie denn aus? Sie hat braune Haare, und kinnlang, grüne, so blau-grüne Augen, das kann ich jetzt von ihr nicht erkennen. Ja. Ja, mehr kann ich auch nicht beschreiben. Hast du denn... Nur das Gesicht hier. Achso, ist das nicht so ein Ganzkörperfoto? Nee, noch nicht. Nur das Gesicht. Kommt vielleicht noch irgendwas. Wie aufregend, ne? Ja. Ja, also nehmen wir mal an, dass du ihr auch gefällst, dann ja. muss ja jetzt irgendwas eingefädelt werden, dass ihr beiden euch mal trefft. Ja. Ne, jetzt kannst du ja dann mit deinen, du lebst mit deiner Mutter, glaube ich, zusammen, ne? Ja. Kannst du da ja dann auch schon mal andeuten, dass du es gerne möchtest? Ja. Oder sie wird eingeladen zu euch? Ja, mal gucken. Ne? Vielleicht wird es wirklich die Liebe deines Lebens, Laura. Hoffen wir's. Na, erstmal jetzt, ne? Das Leben ist ja noch lang. Ich drücke dir die Daumen. Ja, und ich wollte noch was sagen. Letzten Freitag, die Sendung danach, die nach dir kam. No Talk. Stummtalk. Ja. Das fand ich absolut witzig. Hast du es gesehen? Ich habe mich nur kaputt gedacht, ich hätte das nicht ausgehalten. Nicht mal in der Klassenarbeit kann ich, wenn alles still ist, nicht lachen. Also. Du hättest da rumgegackert, ne? Ja, die ganze Zeit. Und Faxen gemacht, ne? Und den Alfred Biolek und die Arabella Kiesbauer irritiert, ne? Ja. Wahrscheinlich. Aber hier, ich habe mal eine Frage noch, was habt ihr denn da die ganze Zeit geschrieben? Der Initiator, der Uli Wilkes, der sich das ausgedacht hatte, ja. der hatte uns so kleine Heftchen gegeben und in diesen Heftchen standen Fragen. Aha. Fragen ganz persönlicher Art, also zum Beispiel, wann warst du das erste Mal verliebt? Aber auch so berufliche Fragen. Also, welche Talkshow findest du gut? Ja, was kritisierst du in der Medienszene heutzutage und sowas? Und das mussten wir beantworten. Das wertet er hinterher dann auch aus. Das ist ja eine Arbeit gewesen an der Universität, also der Medienhochschule Köln. Ja, also immer einige haben immer so getuschelt. Da frage ich mich, was sind das für Fragen? Irgendwie schreiben sie sich gegenseitig Fragen auf oder so? Nein. Also gut. Du bist aber sehr interessiert, ne? So ja. rundherum. Das fand ich nicht schlecht. Was guckst du denn sonst noch gerne im Fernsehen? Oh, Arabella. Ja? Das gucke ich noch. Andreas Türk. Die ganze. Hat eben ganz viele Sachen. Wie findest du das denn? Du bist ja nun ein junger Fachmann, du bist ja unser Publikum. wenn in diesen täglich Talkshows, die nachmittags laufen, da geht's ja manchmal oder ziemlich hart zur Sache. Ja. Und ich glaube, bei Arabella war es sogar schon mal, wo sich Leute ein bisschen gekloppt haben. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wie findest du sowas? Ach, das finde ich irgendwie zum Lachen, finde ich das. Ja? Findest du nicht, wo das da irgendwo eine Grenze ist und denkst, naja, so weit soll es vielleicht dann doch nicht gehen? Nee, das finde ich absolut lächerlich von den Personen, die sollten sich zusammenreißen, sowas im Fernsehen zu tun ist. Würde ich niemals machen irgendwie. Würdest du auch in so eine Fernseh-Talkshow gehen und so von deinen persönlichen intimen Sachen erzählen? Nee, niemals. Niemals? Aber du hast gehen. Ja hier angerufen, hast was ganz Intimes erzählt. Ja, das sieht man mich doch nicht. Da sieht man dich nicht, ja. Nee. Und wenn du ein Bildtelefon hättest, würdest du es gar nicht einschalten, ne? Nee. Ja? Nee. Ja. Mein Lieber, ich drücke dir die Daumen mit mit Christina. Ja. Alles Gute, vielleicht reden wir irgendwann nochmal miteinander. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja, mich würde das auch sehr freuen. Tschüss, Laura. Ja, ciao. Tschüss. Axel, 39 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Doni. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema ist also Homosexualität und Krebs. Ja. Und zwar fing das damit an, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war 11 Jahre verheiratet, hatte vorher also immer schon so eine Bi-Neigung, das wusste meine damalige Frau auch. Mhm. Und dann haben wir uns durch eine gute Freundin quasi getrennt. Durch eine gute Freundin getrennt? Ja. Wegen einer Freundin getrennt? Oder wie? Nicht wegen einer Freundin, sondern die hat mir dabei geholfen, dass ich besser klar kam. Ich verstehe. Mhm. Es war für mich also unerträglich geworden, meine Frau ewig ein bisschen zu beschwindeln und so, wenn ich weggefahren bin und so. Sie machte jedes Mal Theater, als wenn sie ahnte, dass da was war und so. Ja, und dann bin ich halt mit anderen Männern getroffen. Ja, und dann haben wir uns getrennt und wie gesagt, da habe ich auch hin und wieder eine Beziehung gehabt. Die längste Beziehung, die ich mit einem Mann hatte, waren 4 Monate. Und gut, das war damals meine Schuld, dass das in die Brüche gegangen ist, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat mich betrogen und das stellte sich nachher auch als Wahrheit raus. Und wo gibt es jetzt den Zusammenhang Homosexualität und Krebs? Ja, und auch während dieser Beziehung auch habe ich also dann das Ergebnis bekommen, dass ich also Krebs habe. Wie lange liegt diese Beziehung zurück? Das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Und wie gesagt, gestern war ich da noch mal im Krankenhaus für Nachsorgeuntersuchung. Was für einen Krebs hast du? Magen und Darm. Ja. Und da stellte sich jetzt raus, dass die Metastase streuen. Also dass Streukrebs ist. Und was bedeutet jetzt für dich diese Diagnose? Ja, dass ich, also der Arzt hat gesagt, also höchstens noch 1,5 Jahre gibt da mehr. Ne? Das hat der Arzt zu dir gesagt? Ja. Aber auch wirklich auch nur auf meinen Drängen hin. Und meine Befürchtung ist jetzt das Alleinsein. Meine Freunde, Bekannte habe ich genug. Nur eben kein Partner. Und das macht mich verrückt. Ne? Meinst du, dass das ein spezielles Problem ist, Homosexualität und Krebs? Ist es nicht generell ein Problem, Liebe und schwere Krankheit? Ja, das auf jeden Fall, klar. Nein, weil ich bin auch in der Hinsicht, bin ich offen, wenn mich einer darauf anspricht, hier, ich habe das Gefühl, du bist schwul oder so, dann sage ich das auch. habe davon zwar schon viel Ärger mit. Ich möchte dich mal fragen, jetzt bezogen auf deine Krankheit, welche therapeutischen Maßnahmen hat dein Arzt denn noch vorgeschlagen, was man jetzt noch machen kann? Da kann man im Prinzip gar nichts machen. Er sagt, da kann man nur Morphium spritzen, wenn die Schmerzen zu schlimm werden. Du erzählst das sehr locker. Ich glaube, wenn ich gesagt bekommen hätte, anderthalb Jahre noch, wäre ich im Boden. Ich war gestern fix und fertig, so dass ein Kumpel von mir rüberkam, denn ich hatte eigentlich angerufen, weil der wollte mir mein Fahrrad wiederbringen, das hat er sich geliehen gehabt. Mhm. Und da hatte ich ihn gebeten, mich jetzt erstmal ein paar Tage in Ruhe zu lassen, weil ich das erstmal verdauen musste. Mhm. Aber er sagte, nein, das lädt er nicht ein. Mhm. Er kommt sofort rüber und er ist auch rübergekommen und er hat mich quasi getröstet irgendwie. Wir haben ja um die Wette geheult, auf Deutsch gesagt, und wir waren echt fix und fertig, ne? Bist du noch berufstätig? Nein, ich bin arbeitslos. Ich darf nicht mehr arbeiten. Hast du auch schon sehr große Schmerzen momentan? Im Moment geht es eigentlich. Manchmal merke ich das auch, wenn das Wetter so umschwimmt, dann merke ich das halt auch, dann kann ich schlecht laufen. Mhm. Diese neue und sehr fatale Diagnose, die ist jetzt gestellt worden durch eine Nachuntersuchung. Ja. Also das heißt, ich bin zusammengebrochen am Montag. Mhm. Das heißt, es ging dir schon mal wieder besser? Es ging mir zeitweise besser, ja, weil der Krebs hatte sich zeitweise auch verkapselt. Und ich nehme an, also beziehungsweise mein Arzt nimmt das auch an, dass das alles bei mir psychisch auch bedingt ist. Man kann chemotherapiemäßig Bestrahlung nichts machen? Nein, ist alles ausgetestet worden. Die haben es mit Kobaltbestrahlung und Strahlung versucht. Und Kobaltbestrahlung ist eigentlich das Schärfste, was es in der Hinsicht gibt. Und nichts hat angeschlagen. Ne? Was mich irgendwie auch ein bisschen wurmt, dass ich also den Kontakt zu meinen Eltern nicht mehr habe. Weil mein Stiefvater, der ist ein bisschen komisch, wo der mitgekriegt hat, dass ich homosexuell bin. Da war ein Mordstheater und wo er das denn mitkriegte mit dem Krebs, da fing er dann gleich an, hier, das ist eine Strafe von Gott. Du solltest dich mal wieder zu Frauen hinbekehren, dann ging es dir auch wieder besser. Ja, so gibt es leider immer noch, dass Menschen so reagieren. Und das letzte Mal war Weihnachten, da hat er mich dann auch wieder so fertig gemacht und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, oh, ich sag, komm, ich halte dich nicht mehr aus, ich fahre, und seitdem ist quasi der Kontakt. Und deine Mutter hält auch nicht zu dir? Nein. Trotz deiner schweren Krankheit? Ja. Und die Schwester? Die Schwester hält zu mir, aber sie muss sich auch ein bisschen in Richtung meines Vaters bemühen. Ne? Das heißt also, einen richtigen Halt hast du an der Schwester auch nicht? Nee. Aber du hast ein paar Freunde, sagst du. Ja. Sind das wirklich Freunde oder nur Bekannte? Nein, das sind wirkliche Freunde. Das heißt, du stehst nun Gott sei Dank nicht ganz alleine in der Welt. Das ist richtig. Aber du suchst eine Liebe. Genau. Das ist natürlich ein Problem, Axel, wo es überhaupt keinen schlauen Ratschlag gibt. Ne? Ja, das ist klar. Es ist ja so schon sehr schwierig, eine wirkliche Liebe zu finden. Und du stehst jetzt unter einem bestimmten Zeitdruck auch noch. Das ist richtig. Und dann kommt natürlich hinzu, dass schon sicher Menschen davor zurückschrecken, wenn sie das dann von dir erfahren, dass sie sich darauf nicht einlassen. Nee, nee, das ist klar. Also die Situation ist schon verdammt kompliziert. Gehst du denn auch noch raus? Gehst du auch in... Selten. Vielleicht solltest du das schon machen, denn die schneiden dir nicht ins Zimmer, die Männer. Nein, das ist mir schon klar, nur ich habe das jetzt letztens wieder erlebt, da war hier eine größere Festlichkeit, da bin ich dann auch hingegangen und habe dann auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und so, und naja, das Ende vom Lied war, dass sie mich dann zusammengeschlagen haben. Ne? Warum das denn? Ja, weil ich auf Toilette wollte. Verstehe ich nicht, du warst doch... Ich gehe da ganz normal auf Toilette und da werde ich da zusammengeschlagen. Und was war das für eine Festlichkeit? Das war so eine Art Salzfest. Achso, eine öffentliche. Ja. Und zusammengeschlagen, warum? Ja, weil ich da auf der Toilette war. Verstehe ich nicht. Ja, das war auch so ein Betrunkener, ne? Achso, also es war einfach ein blöder Unglücksfall, ein Zufall. Es war ein blöder Unglücksfall, aber trotz alledem, ne? Axel, ich weiß es nicht, was du machen kannst. Ich kann nur, ich könnte nur sagen, solange du das körperlich auf die Reihe kriegst, geh raus, geh in Lokale, vielleicht auch in Diskotheken, dass du einfach unter Menschen bist und Menschen auch kennenlernst. Ja, aber das Geld habe ich auch nicht immer dafür. Das ist immer ein Problem. Es gibt ja, ich weiß nicht, wo du wohnst. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja. Ja, da gibt es ja auch nur verschiedene Treffpunkte, wo man nicht viel Geld bezahlen muss. Ja, das ist schon klar. Also, du musst unter Leute. Das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Und ansonsten wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass... Aber Jürgen, du weißt ja, wie das selber ist. Wenn man so oft, auf Deutsch gesagt, veräppelt worden ist, dann scheut man sich irgendwie, unter Menschen zu gehen. Klar, aber man darf nicht schlecht daraus lernen. Alle Menschen sind nicht so. Nee. Wenn du noch eine Chance ergattern willst, dann musst du dich auch dem Leben aussetzen. Das ist mir schon klar. Von Herzen alles Gute. Ja, und deine Sendung ist spitze, wie gesagt. Also ich gucke mir die jede Nacht an. Dankeschön, Axel. Okay, alles Gute. Tschüss. Was. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 10 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Und 30 Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, zu jedem Thema, was euch interessiert und was euch auf den Nägeln brennt. Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Und bevor es weitergeht, gibt es heute ausnahmsweise mal keine Postecke, sondern eine Geschenke-Ecke. Und ich bedanke mich für dieses Geschenk, das ich bekommen habe. Das ist schon sehr lustig. Das ist eine Dildonna. Die stelle ich für die Fernsehzuschauer jetzt mal hier hin. Ich hoffe, dass ihr die schön sehen könnt. Und den Radiozuhörern beschreibe ich mal diese Dildonna. Es ist eine Madonna in Form eines sehr fulminanten Penises mit Gesicht vorne und Händen. Und sie hält ihre Hände über oder vor dem Schoß und formt Zeigefinger und Daumen ja zu einer kleinen Öffnung, also eine sehr frivole Darstellung, eine Dildonna von einem engagierten Zuschauer unserer Sendung. Die Dildonna bekommt einen Ehrenplatz bei uns in der Redaktion, das kann ich dem Künstler versprechen. Ich bedanke mich recht herzlich. Dann habe ich ein sehr schönes Hufeisen geschenkt bekommen, aus Stahl, aus Edelstahl. Auch sehr, sehr nett, sehr freundlich. Und zwar von Willi Mühlbauer aus Deggendorf. Und der Willi schreibt: Hallo Domian, als alter Mann, nämlich 77 Jahre, schaue ich fast jede deiner Sendungen an. Dir und deinem tollen Team viele Grüße und alles Liebe. Dein Willi. Vielen Dank. Auch dieses Geschenk bekommt einen Ehrenplatz bei uns. Und ein drittes Geschenk, was ich euch gerne präsentieren möchte. Erstmal den Brief von Susanne D. Und sie schreibt: Lieber Domian, als alte Verehrerin ihrer Sendung möchte ich Ihnen Beiliegendes schenken. Ich finde, es passt zu Ihrem Hirsch-Hobby. Ich wollte Ihnen nur eine kleine Freude damit machen, da Sie mir unbewusst in ganz schweren Zeiten geholfen haben. Und das Geschenk, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Es passt wirklich zu meinem Hirsch-Hobby. Das Geschenk ist ein altes Jagdhorn, ein original altes Jagdhorn. Und sie schreibt hier drunter: PS, falls Sie es schaffen, die ersten Töne auf diesem alten Jagdhorn erklingen zu lassen, Gratulation. Und das will ich jetzt mal ausprobieren, ob ich hier dieses Jagdhorn in Töne versetzen kann. Also wir versuchen das mal. Ja, das ist aber schwer. Jetzt denken die Leute, der Domian kann nicht blasen. Aber ich sag euch, das ist wirklich sehr schwierig hier. Es kommt nichts raus. Wie macht man das? Wer weiß es? Naja, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ein Jagdhorn. Ich habe schon überlegt, wo ich das wohl hinhänge. Vielleicht über mein Bett zu Hause, ich weiß es nicht. Liebe Susanne, ich bedanke mich sehr herzlich und allen ein herzliches Dank. Das war eine kleine Geschenkerecke bei Domian und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und bin gespannt auf das Gespräch mit Felix. Und Felix ist 25 Jahre alt. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Hallo Felix, bitte ganz nah ans Telefon. Ich bin ganz nah am Telefon. Ja, ich habe vorhin dein T-Shirt gesehen. Ja. Und das war eigentlich der Aufhänger, weswegen ich angerufen habe. Ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich mir ein großes Stück aus meiner Kindheit irgendwie mit in die Erwachsenenwelt mit rübergeschleppt oder rüber gerettet habe, wie ich es eigentlich lieber sagen kann. Ne? Also ich habe jetzt einen Freundeskreis, Gott sei Dank, gefunden, mit dem ich diese Sachen noch ausleben kann. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ja, bitte. Zum Beispiel stehe ich unglaublich auf Hörspielkassetten. Auf Hörspiel? Benjamin Blümchen und sowas? Zum Beispiel. Finde ich super geil. Du, 25-jähriger Mann, sitzt dann zu Hause in deinem Kinderzimmer und hörst Benjamin Blümchen oder was? Nee, weniger. Also den habe ich noch bis vor 3 Jahren gehört. Da, wo ich also noch kleiner war. Was hörst du jetzt für Kassetten? Ja, Hui Bui zum Beispiel. Hui Bui. Kennst du den auch noch? Nee. Hui Bui. Ja, klasse, das war so eine Hörspielserie aus den 70ern, wo ich dann auch auf Flohmärkte renne und wirklich ein Schweinegeld für diese alten Dinger ausgebe, weil ich die auch wirklich klasse finde. Und ich sammle sie halt nicht nur, um sie zu haben, sondern ich höre sie mir auch wirklich an. Also ist das für dich richtiger Spaß und richtige Entspannung? Es ist super Entspannung. Es ist ein prima Ausgleich zum Job. Was machst du? Ich bin Sanitäter. Sanitäter, also ein ansteigender Job, ne? Denke ich mal, stressig eigentlich. Und also zum Einschlafen zum Beispiel, es gibt nichts Besseres. Mir hat mal, ich habe hier schon einige Mal erzählt, dass ich so Probleme oftmals habe mit Schlafen und Einschlafen. Und da hat mir auch eine Zuschauerin den Tipp gegeben, ich sollte vor dem Einschlafen Benjamin Blümchen Kassetten. In Afrika, ne? Ja, genau. Ich habe gehört, ja. Ja, Nummer 16 finde ich besser. Nutzt bei mir nicht. Freund heißt sie. Würde ich dir empfehlen. Ja. Das ist bei mir eigentlich immer. Hör dir irgendwas unheimlich Naives an. So, oder Janosch zum Beispiel. So. Wo man überhaupt nicht nachdenken muss. Das waren jetzt die Hörspielkassetten. Ja, was, genau. Was noch? Ja, Süßigkeiten. du kennst doch in den Kiosken wahrscheinlich diese 10-Pfennig-Artikel, die du so kaufen kannst, so in so kleinen Tüten. Mhm. Das sind die Leute, die mich immer unendlich nerven. Ich hätte gerne für 2,50 Mark. Und dann steht man da und wartet und wartet und wartet. Und alles schmeckt doch im Prinzip gleich. Ja, ich bin einer von diesen Menschen. Du bist so einer. Ja, also früher hat man da so 50 Pfennig in die Hand gedrückt gekriegt. Ja. Und so, heute sind es dann gleich mal 5 Mark, so 2 bis 3 Mal die Woche. Aha. Was noch? Und spielen. Also ich bin absoluter Spielefreak. Und das Witzige an der Sache ist, da ich jetzt ja nun erwachsen bin, verknüpft sich das Ganze mit so Sachen, die man auch als Erwachsener tut. Ich habe zum Beispiel eine Stammkneipe, in die ich dann mit ein paar Leuten abends gehe. Und anstatt da zu sitzen und über die Arbeit zu meckern oder irgendwas anderes, spielen wir irgendwas. Was spielt ihr denn da? Ja, letzte Woche haben wir zum Beispiel exzessiv 4 Stunden lang Stadtlandfluss gespielt. Das kennst du ja auch. Ja, das kenne ich auch. Nicht, ja, nicht ja. Mit diesen üblichen Kategorien natürlich nicht, weil das ist ja, kennt ja eh jeder. Ja. Man immer das Gleiche. Mit den wildesten Kategorien, zum Beispiel Krankheiten. Okay, ist vielleicht ein bisschen makaber. Oder Hygieneartikel, Werbespots oder was man dann so alles einfällt. Ne? Also das sind alles so Relikte deiner Kindheit, die noch weitergelebt haben jetzt in dir, ne? Und noch weiterleben. Also ich sage mal, als ich in die Pubertät gekommen bin, somit da war ich jetzt also 14, hat das aufgehört. Das heißt, ich habe natürlich weiterhin betrieben und genauso wie heute, nur ich habe es nicht zugegeben. Ich habe es keinem Menschen wissen lassen. Ne? Also solange du keine Strampelhosen anziehst und durch irgendeinen Laufstall rennst, soll es doch wirklich wunderbar alles sein. Nee, das ist schon okay. Was sagen deine näheren Menschen um dich herum dazu? Ja, das ist ein Problem. Also ich habe einen ganz kleinen Freundeskreis, super Leute, mit denen kann ich das auch prima ausleben. Die sind etwa auch alle so drauf. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Menschen, die das überhaupt nicht nachvollziehen können und dann einfach nur sagen, ey Mann, das ist albern, auch Frauen oder so, wenn man irgendwie eine Frau mal kennenlernen will. Ja. Und man hat dann halt kein schickes Jäckchen an oder so, sondern ein T-Shirt, wo Tim und Struppi vorfällt. Jetzt verstehe ich auch, warum du mein T-Shirt so magst. Ne? Ich finde das geil, weil ich gehe auch super gerne ins Spielzeugläden. Ja. Und daher, aber du weißt, dass das direkt mit diesem Laden nichts zu tun hat. Nee, nicht. Ne? Das ist ein Spaß. Ne? Hier, ne? Ja, genau, ja, das ist auch geil. Also ich habe das vorhin gesehen. Sag mal, magst du auch Kuscheltiere? Klar. Habe ich hier auch stehen. Die Insider wissen jetzt, warum ich das frage. Weil ich keine Kuscheltiere mag und ich Kuscheltiere albern finde. Du findest sie albern? Ja. Wieso das denn? Weil ich das weibisch finde. Was ist denn daran weibisch? Das ist ja unglaublich. Es gibt so wunderbare Kuscheltiere. Es gibt so eine schöne Stelle in dem Buch, das ich mir davon Sinn gemacht habe, und dann Hella liebt Kuscheltiere. Ja. Und dann fragt sie mich, magst du Kuscheltiere? Dann sage ich, nein, das ist mädchenhaft, Frauensachen sind das. Und dann sagt sie, ja, aber Männer mögen das doch auch. Und dann sage ich darauf, das sind dann Tunden, die das mögen. Aber mit einem Augenzwinkern natürlich. Du bist keine Tunte, du bist ein netter junger Mann. Aber Tunten sind auch nette junge Männer. Also. Was passiert denn heutzutage, wenn mal irgendwie dein Partner oder deine Partnerin ankommt und dir ein Kuscheltier hat? Ja, nee, das interessiert. Nee, das glaube ich, das schenkt mir so schnell keiner, weil alle wissen, dass ich da nicht drauf stehe. Aber ich bin sehr tolerant. Also mein Partner oder meine Partnerin darf gerne Kuscheltiere mitbringen für sich. Das darf man. Dürfen wir mit ins Bett kommen? Ja, die Kuscheltiere dürfen auch mit ins Bett kommen, aber ich muss die Nummer 1 im Bett sein. Aha. Ja, dann darf auch ein Kuscheltier daneben liegen. Felix, sag mir noch zum Schluss dein Lieblingskuscheltier. Mein Lieblingskuscheltier? Ja. Habe ich eigentlich gar keins. Hast du keins? Kein bestimmtes eigentlich. Nee, warte mal. Ich habe hier so ein paar rumstehen. nee, aber hast eigentlich. Ich habe ein Schaf. Ein Schaf? Ein ganz süßes Schaf. Das ist doch auch nett, sich das vorzustellen. Ja. Felix und sein Schaf. Das hatte mal so einen Knopf im Ohr. Ja. Ich will jetzt ja die Marke nicht nennen. Ja, wir nennen wir nicht. Muss ich dir noch ganz kurz erzählen. Diesen Knopf habe ich mal abgemacht. Ja. Und hat ihn mir selbst ans Ohr gesteckt. Ja. Hier mit dieser kleinen roten Fahne dran. Bin da ganz stolz auf die Piste gegangen. Ja. Alle Leute, die haben mich ja jeder doch angesprochen, weil es ja auch auffällt. Ich meine dann, hey Mann, hey, ich habe einen Knopf im Ohr. Das ist ja sehr lustig. kann man das so durchstecken? Ist das so ein Durchstecker? Man muss sich da ein bisschen Mühe geben. Ja. Das Ding ist natürlich kaputt irgendwie. Man muss da ein bisschen improvisieren. Felix, der Mann mit dem Knopf im Ohr. Ja, wird man gleich ein bisschen aufgeklärt. Finde ich sehr nett. Alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss, Felix. Danke. Halt es dir, alles schön bei dir, die ganzen Kindersachen, ist nett. Ja, das werde ich machen. Tschüss. Auf jeden Fall, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der 16-jährige Björn dran. Hi. Hi. Na? Na? Was ist denn los? Ja, ich habe mächtig Scheiße gebohrt, würde ich sagen. Was denn? Ja, ich bin gestern Abend von der Feier mit ein paar Kollegen gekommen, da haben uns mächtig eingetrunken und gekifft auch. Und dann haben wir nachher Autos zerschlagen. Wie bitte? Ihr habt Autos zerschlagen? Ja. Was heißt das? Was habt ihr gemacht genau? Ja, also das haben nicht alle mitgemacht. Also wir waren insgesamt 6 Mann und 2 Mann haben eigentlich nur dabei gestanden und geguckt eigentlich nur. Mhm. Und hast du geguckt oder gemacht? Ja, so teils. Wie teils? Also du hast auch geschlagen? Ja, ich hab einen Spiegel so ein bisschen zerdeppert. Ja? Habt ihr wie, mit bloßen Händen oder habt ihr irgendwie euch Stöcke geholt oder wie? Ne, einfach nur mit Steinen und... Ja, und manche haben auch nur die LDM-Bomben genommen und ja. Und dann ist jetzt also rausgekommen, weil hier haben mich auch ein paar erkannt so. Mhm. Ja, und jetzt müssen meine Eltern halt den Schaden blechen. Also Teil mit an von den anderen Eltern. Also es ist heute schon alles rausgekommen. Ja, weil die Leute haben das vom Fenster aus gesehen und dann sind direkt hier angekommen. Mhm. Wer kam? Kam die Polizei oder die Leute? Nee, Polizei nicht, einfach nur die Eigentümer von den Autos. Sind unter anderem dann zu dir oder deinen Eltern gekommen? Ja. Was haben deine Eltern gesagt? Ja, kannst du dir ja vorstellen, wie die reagiert haben, ne? Also ziemlich heftig. So, jetzt habe ich erstmal 6 Wochen Ausgangssperre und jetzt muss ich jobben gehen, um den Schaden mitzubezahlen. Ja, der steht da wahrscheinlich noch gar nicht fest, der Schaden, ne? Der muss erstmal geschätzt werden. Ja, gut, grob geschätzt ist das so 4.000 bis 5.000 Mark. Und das wird aber aufgeteilt dann unter euch Jungs, ne? Ja. Wobei es doch wahrscheinlich jetzt... Wir müssen dann halt alle ein bisschen mitverdienen, so, um das zu bezahlen. Sind denn jetzt alle, die daran beteiligt waren, auch sitzen alle in einem Boot oder gibt es da welche, die sagen, nee, ich habe nichts gemacht? Ja, die gab es auch. Gab es auch? Ja, gab es auch. Wie viele haben jetzt Bekenntnis abgelegt und gesagt, ja, okay, wir waren es? Also Bekenntnis abgelegt haben nur 4 Mann. 4 Mann? Von? Von 6. Von 6, Schöne Scheiße, ne? Ja, schöne Scheiße. Mhm. Wissen deine Eltern, dass du gekifft hast vorher? Nee. Überlegst du es denen noch zu sagen? Wissen die nicht. Nee, weil die sind doch insgesamt nicht so gut auf Drogen zu sprechen. Mhm. Aber da siehst du mal, was das anrichten kann, ne? Ja. Das heißt, du bist völlig außer Kontrolle geraten. Ja, ich hab hier das jetzt auch nicht, wie ich das so machen konnte. Kannst du dich noch so ein bisschen an deine Gefühle erinnern währenddessen, wie du so drauf warst? Währenddessen war das eigentlich wie so ein Rausch, dieses Reinschlagen und da und... Ja. Ja, ist blöd gelaufen. Jetzt musst du sehen, dass du da mit... dazu beiträgst, dass der Schaden beglichen wird und vielleicht demnächst mal die Hände davon lassen, ne, von den Drogen. Ja, tut mir auch insgesamt sehr leid. Ich bin auch schon zu den Leuten hingegangen, hab mich da selber entschuldigt. Weißt du, Björn, das ist das Schlimme mit den Drogen, dass du Dinge tust, die dir vielleicht hinterher sehr, sehr leid tun. Dieses ist schon ätzend, was da passiert ist, aber es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Ja, erst einmal, ich eigentlich auch nicht selber von Drogen halte. Ich habe eigentlich vorher nie Drogen angefasst und jetzt gestern das erste Mal eigentlich so. Mhm. Dann lass die Finger jetzt davon. Und ich wollte noch was sagen zu dem Typen, der dich gestern da so verarscht hat. Mhm. Da wäre auch so mit Drogen da dran und so. Ne? Mhm. Fand ich auch nicht so toll. Mhm. Das war der mit der Nadel, ne? Mhm. Ja. Also, Das wird schon schief gehen jetzt. Das wird schon gut über die Mühlen laufen irgendwie. Und halt, kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay. Und lass die Finger von Drogen. Lass die Sendung. Und hast du Ella von Sinn gratuliert zur Verlobung? Ja, ja, klar, natürlich. Du, ja. Du kannst ja jetzt auch gerade, Hella ist bestimmt dabei jetzt heute Abend. Ja, und herzlichen Glückwunsch, Hella. Björn, alles Gute. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Udo, 34. Hallo? Ja, Udo, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend erstmal. Ja. Ja, und zwar rufe ich an wegen Vandalismus. Vandalismus? Ja, das heißt also, ich bin ja viel mit der Bahn unterwegs. Mhm. Und da sehe ich immer wieder, dass die mutwillig zum Beispiel zeige ich mit dem Hard-Express, das ist der doppelstöckige, der rote. Den haben wir jetzt erst seit Mai hier in Essen, fährt der erst rum. Ja. Ja, und da sehe ich schon, dass die ganzen Scheiben mutwillig zerkratzt werden. Mhm. Hast du schon mal jemanden beobachtet dabei? Ja, ich habe schon mal einen, also zwei damit beobachtet. Nur das Problem ist, tagsüber sind ja immer Hilfs-Sheriffs drin. Mhm. Ja, und ab 12 Uhr ist ja keiner mehr da. Selbst der Kontrolleur kommt nicht mehr durch. Mhm. Und jetzt geh du mal als Alleinstehender hin, wenn du alleine dann da bist und sagst da was, ja, dann kriegst du an vor die Rübe gehauen. Das ist unter Umständen sehr gefährlich, ja. Ja, sehr gefährlich. Also mir ist so was Ähnliches passiert, habe ich was beobachtet und habe mich dann denen drauf angesprochen, ja, dann sah ich natürlich alt aus, ne? Was ist da geschehen? Und zwar war ich hier bei uns in bei Real, in, also ich komme aus Essen, kann ich ruhig sagen, war ich bei Real und da haben drei Jugendliche so ein Mädchen angemacht an der Kasse. Und ich habe gefragt, was das zu bedeuten hat. Ob sie das Mädchen nicht in Ruhe lassen können, immer so auf den Arsch, sag ich jetzt mal so, draufgepackt, ne? Ja, und dann haben die nur, das waren auch Ausländer gewesen, leider. Und dann haben die gesagt gehabt, ja, wenn ich dann da draußen käme, dann würde was passieren. Aber habe ich mich nicht so dran gestört. Naja, dann bin ich rausgegangen, habe meine beiden Einkaufstaschen gehabt, ging dann so, habe unterwegs noch einen Bekannten getroffen, mit dem ich mich noch unterhalten hatte. Bin dann so ahnungslos nach Hause gegangen, hatte zwei Plastiktüten bei mir, so ganz in Gedanken. Ja, und auf einmal hörte ich nur noch so ein paar dumpfe Schritte, ja, dann hatten sie mich wie drei Mann da zusammengekloppt, ne. Und schwer verletzt? Ja, hier oben meine Augen, war, wo die Augenbrauen ist, das war aufgerissen, das musste geklebt werden. Also warst du im Krankenhaus? Ja, ich musste im Krankenhaus, kamen hinterher zwei Leute, ne, aber die sind natürlich weggerannt. Ich war so noch so naiv und hab die Taschen fallen lassen und bin noch hinterher gerannt, Ist natürlich ein heikles Thema oder ein sehr aktuelles Thema auch mit dem Vandalismus, weil ich bemerke das hier in Köln auch, dass es immer schlimmer wird. Ja, zumal ist auch, wir haben jetzt auch in Essen neue Automaten für Fahrkarten bekommen, wo man auch mit Scheck bezahlen kann. Das Ding steht vielleicht jetzt drei Wochen. Und ich bin ja auch neugierig, weil ich ja wissen will, wie funktioniert das Ding und so weiter und so fort. Ja, auch schon total richtig reinzukratzen. Frage ist nur, was kann man machen? Was kann man dagegen tun? Ja gut, die von der Bahn, die haben ja jetzt schon, ist ja überall aufgeklebt, wir bezahlen 1000 Mark Belohnung, wenn man einen dabei erwischt. Aber erstens mal, erwisch erstmal einen, ja, und dann haben wir auch erstmal den Mut, die darauf anzusprechen. Ne? Und da sollte man wirklich auch vorsichtig sein. Die Gesundheit ist wertvoller als irgendein zerkratzter Automat, ne? Ja, schon richtig, ne? Wie gesagt, ist der andere Fall ist mir dann auch passiert, obwohl wie ich gerade gesagt hatte. Natürlich darauf aufmerksam machen sollte, wenn man relativ sicher ist. Und man kann vielleicht auch nur an die Behörden auch noch appellieren, dass einfach noch mehr Wachpersonal überall aufgestellt wird. Ne? Auch die neuen S-Bahnen, die etwas neueren, die sind auch schon total. Bei uns ist ja der Bahnhof, wo die ganzen S-Bahnen nachts hingestellt werden, ne? Ich verstehe auch nicht, warum sie dann nicht irgendwie mal Kameras oder so auf und dann tun sie den Zaun aufschneiden oder was weiß ich, die da rüberkommen. Ja, da sind die ganzen Bahnen mit die Scheibe total vollgeschmiert. Ne? Also Udo hat sich Luft gemacht, weil er sich ärgert darüber, dass es so viel Vandalismus im Moment gibt. Ja, und ich weiß und ich verstehe noch nicht den Sinn. Ich meine, ich habe früher auch Mist gebaut als Jugendlicher. Appellieren wir mal an die Verantwortlichen, dass wo man im Rahmen der Behörden eingreifen kann oder vielleicht noch mehr organisieren kann, dass die das auch tun. Ja, richtig. Ne? Hoffen wir das mal gemeinsam. Lieber Udo, mach's gut. Ich wollte auch wegen Autogrammkarte fragen. Ja, dich rufen wir auch gleich nochmal an und dann erfahren wir deine Adresse. Ja, und ich habe wohl echt Glück gehabt, weil ich sofort durchgekommen bin. Also die Telefonnummer 01302411 hat, das habe ich nie geschafft, heute das erste Mal. Na wunderbar. Umso besser. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der André dran und André ist 18. André? Hallo? Ja, André. Ja. Spreche ich mit André? Ja. Und André ist 18 Jahre alt. Jo. Und über was reden wir jetzt? Ja, also als erstes wollte ich nur ganz kurz mal auf eine Lanze brechen für alle Plüschtierfans. Was, für alle? Für alle Plüschtierfans. Plüschtierfans, ja. Ja, ich sage ja auch nie mehr was. Niemals. Du bist also auch Plüschtierfan. Ja, das ist das Einzige, was mir an dir fast ein bisschen unsympathisch macht. Ich muss mich also ändern, ne? Ja. Ja, okay. Gut, aber eigentlich... habe ich ein bisschen ein ernsteres Thema. Und zwar wollte ich reden über einerseits Homosexualität und andererseits noch Pädophilie. Und zwar, Hast du halt irgendwie so, sind mir immer so ein bisschen peinlich. Aber es hat halt irgendwie angefangen, so in der Pubertät habe ich so schon irgendwie so gemerkt, dass ich halt irgendwie auf Jungs gestanden habe. Und nur irgendwie, naja, also ich meine, kurzum, ich wurde älter, aber die Jungs wurden nicht irgendwie älter. Also in der 7. Klasse habe ich mich halt irgendwie in 5. Klasse verguckt und dann habe ich mich aber in der 9. Klasse immer noch in 5. Klasse verguckt und so weiter. Nun bist du 18 Jahre alt jetzt. So. Wie alt sind denn jetzt die Jungs, auf die du guckst? Also, auf die ich gucke, sind eigentlich, eigentlich schon alles so, was weiß ich, von 8 bis 14 oder so. Also normalerweise eher ein bisschen schon da der ältere Teil. Also eher 14 als 8? Ja. Hast du eine Beziehung zu einem Jungen im Moment? Mhm. Und also ich hatte auch nie irgendwie eine Beziehung oder sowas. Mhm. Aber ich bin jetzt seit schon 2 Jahren absolut verliebt in einen jetzt 14-Jährigen. Mhm. Weiß der das? Weiß der das? Ich glaube, er ahnt es, aber irgendwie, ob er es genau weiß, also ich habe schon, das ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, ich habe ihm auch schon ein paar Liebesbriefe geschrieben, aber also unversöhnt, also ich habe immer nur so Andeutungen gemacht auf meine Person, also ich habe es nie ganz genau hingeschrieben, dass ich von mir bin, aber hast du denn schon mal eine Beziehung zu einem gleichaltrigen Mann gehabt? Also ich bin noch absolut. Hast du auch gar keine Beziehung gehabt zu irgendjemandem? Nee. Absolut sowohl sexuell als auch geistig quasi eine Jungfrau. Also André, ich halte das wirklich für es könnte sich zu einem sehr ernsten Problem entwickeln, von dem du da redest. Du bist selbst noch sehr jung, deswegen bin ich da noch nicht so ganz, bin ich etwas unsicher, vielleicht entwickelt sich das auch alles noch anders, in eine andere Richtung. Vielleicht ist es so, wenn du irgendwann 22 bist, dass du auf 17- und 18-Jährige stehst und dann ist es in Ordnung. Ich finde, es ist nur nicht in Ordnung, wenn es Kinder sind. Das ist nicht nur nicht in Ordnung, das darfst du nicht machen. Und ich finde auch, dass du die Finger von diesem 14-Jährigen lassen sollst. Du schreibst dem bitte auch keine Liebesbriefe mehr, das ist ein Kind noch. Außerdem kommst du kommst erstmal in Teufels Küche, jetzt erstmal so rein rechtlich gesehen. Und ich glaube, dass es für deine persönliche Entwicklung auch nicht gut ist, wenn du deine Sexualität so kaprizierst in diese Richtung. Versuche doch erstmal Erfahrungen mit etwa Gleichaltrigen zu machen. Es gibt doch auch 16-Jährige, die knabenhaft aussehen, die du dich verlieben könntest. 17-Jährige. Also ich kann mir nicht aussuchen, in wen ich mich verliebe. Nein, natürlich nicht, aber du kannst ausgehen, du kannst in Bars gehen, in Kneipen. Es gibt so viele junge Männer, die ein passables Alter haben, aber dennoch wirklich sehr, sehr, sehr jung wirken. Du weißt, in welcher Randzone du dich bewegst, ne? Du bist auch unter Umständen mit einem Bein im Gefängnis, wenn du, ich sage es jetzt nur mal ganz drastisch, wenn sich das alles so weiterentwickelt, wenn du mit 20 Jahren irgendwann einen 13- oder 12-Jährigen anbaggerst, wird das schlimm enden. Zu Recht auch, weil das ist nicht in Ordnung. Du musst die Finger von Kindern lassen, Mensch. Kinder dürfen eine Sexualität haben, aber nicht mit Eltern. Naja, leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß das. Und wenn du merkst, dass das solche Ausmaße in dir annimmt, dann musst du zu einem Psychologen gehen und musst dich da beraten lassen. Schon in deinem eigenen Interesse. Du willst ja auch ein glückliches Leben führen. Das ist doch ein schreckliches Leben, wenn du alt wirst und immer nur, auch wenn du es nicht praktizierst, wenn du nur in Gedanken immer mit so ganz jungen Menschen beschäftigt bist. Du wirst nie glücklich werden. Es wird immer Chaos in deinem Leben sein, eine Verkrampfung. Ich möchte mal gerne, André, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Okay. Ist das okay? Wir leg auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay? Okay. Tschüss, André. Tschüss. So, ihr Lieben. Das war's für heute. Morgen sind wir nicht da. Morgen ist Feiertag. Aber wir sind wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag und dann wieder mit einer offenen Sendung, einer offenen Telefon-Talkshow. Ich bedanke mich bei Jeanette Krause, die in der Technik war. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und freue mich auf Freitag und sage alles Gute. Bis dahin, bye bye. Ciao.